und Freude laut. Ich hab ne alte Oma, die liegt noch nicht im Koma. Nein, ganz im Gegenteil, Oma ist furchtbar geil. Drängt sich in die Strafen nieder, stopft herein die straffen Glieder. Fühlt sich wohl in ihrem Leib, ja, Omi ist ein Teufelsweib. Ich hab ne alte Oma, die liegt noch nicht im Koma. Nein, ganz im Gegenteil, Oma ist furchtbar geil. Während andere einfach verschimmelt, träumt die Omi von den strammen Wimpeln aus dem Altersheim. Trug sie ja raus, sie machte es zum Frieden aus. Omi, sei mir nicht böse, aber bitte enterbe mich nicht.